An einigen Universitäten der USA ist das Paradox entstanden, dass progressive Studenten oft an die Universitätsleitung als Autorität appellieren, Vorträge von umstritteneren Rednern abzusagen oder konservative Gäste auszuladen, um potenzielle Opfer vor deren provokanten Gedanken zu schützen. Für die progressiven Studenten der 68er-Generation hätte das bizarr geklungen. Sie kämpften damals noch gegen die Autorität der Professorenschaft und der Universitätsleitung. Der Befindlichkeitsdiskurs ist so weit gediehen, dass einige Studenten keinen Spaß verstehen, wenn Chris Rock oder Bill Maher auftreten, die für ihre bitterböse Satire bekannt sind. Inzwischen geben beide Comedians keine Veranstaltungen mehr an Unis, weil die Zuhörer ihre Witze zu häufig als verletzend empfanden. Die linken Aktivisten protestieren allerdings nicht grundsätzlich gegen Satiriker und andere Provokateure, sondern nur dagegen, dass diese auf dem Campus auftreten. Die antiken Griechen nannten den klar abgegrenzten Bezirk für ihre Heiligtümer Themenos, den von der profanen Welt abgeschnittenen Bereich. Das Unigelände ist für einige Studenten inzwischen zu einem heiligen, von der bedrohlichen Außenwelt abgegrenzten Heimatgrund geworden, der durch die Präsenz fremder Meinungen verunreinigt werden kann, selbst wenn es sich dabei bloß um Humor handelt. Offenbar ist hier das Reinheitsprinzip im Spiel, das sonst eher unter Traditionalisten verbreitet ist. Auch wenn Radikal-Linke mit einem Projekt für Autonomie und Fürsorge gestartet sind, haben einige inzwischen das richtige Maß verloren und vertreten Extrempositionen, die man sonst von Religionen kennt. Vom altgriechischen Begriff leitet sich übrigens über das Lateinische der heutige Name für den heiligen Bezirk ab: Tempel.